So, daher heißt die neue Strategie Cross-Selling, bis die Heide wackelt. Also, bei jeder Kontoeröffnung wird gleich noch eine Lebensversicherung mit aufs Auge gedrückt. Fragen? Anregungen? Warum haben wir einen Behindertenparkplatz? Warum? Hat hier jemand schon mal einen Behinderten gesehen? Ich arbeite seit 7 Jahren hier, ich nicht. Dafür suche ich jeden Morgen, wie ein Blöder, einen Parkplatz. Außerdem haben wir Stufen beim Eingang, da kommt eh kein Behinderter hoch. Gut, noch was. Warum müssen wir freiwillig 90 Cent für diese Brühe, die hier Kaffee genannt wird, abdrücken? Freiwillig. Warum? Warum wird man dann auch noch genötigt, diesen blöden Spruch zu lesen, Ehrlichkeit zahlt sich aus? Ich weiß nicht, das grenzt ja an Erpressung, Frau Reichert, oder? Ha? Und die ganzen Sprüche hier, Postkarten, Sternchen, Blümchenaufkleber, Anstupsstorche, Wackel-Elvisse, lustige Kaffeebecher, ich weiß nicht. Ich find's nicht witzig. Finden Sie es witzig? Frau Sammer, Herr Schröder hat recht. Er hat recht. Ab dem 100. Kilo sind Spaghetti-Träger beileibe kein schöner Anblick. Diese ganzen Spottisprüche in der Küche. Lieber Sex in der Wüste als Sand im Bett. Ich finde das scheiße. Ich finde das scheiße. Weidemann, es reicht. Sie begreifen sich ihre Hörig im Ton.